Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Italien. Gibt es ein herrlicheres Symbol für die überragende Zivilisation dieses Landes als die modernen, sicheren Straßen, die aus allen Winkeln der bekannten Welt schnurgerade nach Rom führen? Nun ja, bis auf die vielen Schlaglöcher. Und die sorgen auch im römischen Senat für einigen Unmut. Ich hatte einen Traum von freier Fahrt für freie Bürger. Doch unsere Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand, weil der zuständige Senator Lactus Bifidus alle Gelder für den Erhalt unserer wunderbaren Verkehrswege unterschlagen hat. Wach auf, Bifidus, die Rede ist von dir. Es grollt der Zorn in allen Landesteilen, weil unsere einstmals so fortschrittlichen Fernstraßen sanierungsbedürftig, marode und voller Schlaglöcher sind. Falsch! In meiner Funktion als Leiter des römischen Verkehrswesens weise ich, Lactus Bifidus, solche Anschuldigungen aufs Entschiedenste zurück. Zugleich nutze ich die Gelegenheit, um euch ein außerordentliches Wagenrennen anzukündigen. Dieses Rennen soll über die ganze Halbinsel führen und allen Völkern der bekannten Welt offenstehen. So kann sich die Welt selbst davon überzeugen, dass die Straßen Roms einwandfrei in Schuss sind. Ein Genie streicht dieses Rennen. Damit hast du den alten Quartalsabschluss ausgebremst. Wie kamst du denn auf diese Idee? Beim Aufwachen habe ich oft so einen Geistesblitz. Dumm ist nur, dass ich jetzt ein Rennen organisieren muss, obwohl sich das Straßennetz in einem furchtbar schlechten Zustand befindet. Dumm ist auch, dass sich die Sache mit dem Straßenrennen in Rom rasend schnell herumspricht. Als Bifidus vom Senat nach Hause kommt, wartet bereits ein erlauchter Gast auf ihn. Oh, Cäsar! Cäsar besucht dich inkognito, Bifidus. Aber was? Deine Idee von einem Wettrennen zwischen Römern, Italikern und Barbaren war ausgezeichnet. Darauf hätte Cäsar, seines Zeichens auch ein großer Sportler, selbst kommen können. Ja, ich dachte, Wagenrennen im Zirkus tendieren irgendwie dazu, sich im Kreis zu drehen. Unnötig, eigens zu erwähnen, Bifidus, dass der Sieg um jeden Preis einem Römer zufallen muss. Schließlich geht es um nichts Geringeres als das Ansehen Roms und die Einheit aller Völker der italischen Halbinsel. Ich verstehe, o Cäsar. Sollte Rom verlieren, kannst du die Straßen in der fernen Kyrenaika planieren. Da kenne ich, mein lieber Lactus, keine Toleranz. Einige Zeit später in Aremurica, genauer in Dariorithum. Auf dem alljährlichen Markt für keltisches Brauchtum und innovative Technik, kurz Cebit, erkennen wir in der dichten Menschenmenge drei uns wohlbekannte Gallier. Beiß die Zähne zusammen, Methusalix. Hier finden wir bestimmt jemanden, der dir helfen kann. Mein Zahn. Hätte ich bloß nie diese Nuss geknackt. Auf dem Markt für keltisches Brauchtum sind nicht nur ernsthafte Geschäftsleute anzutreffen, sondern auch allerhand Gaukler, Wahrsager und selbsternannte Propheten. Holder Rotschopf! Ja, zeige der Sibylle deine Hand. Oh, wie ich sehe, belastet dich etwas schwer. Ich mache in Hinkelsteinen. Das hat bald ein Ende. Ich sehe einen geflügelten Wagen. Man ehrt dich, man bejubelt dich, man feiert dich als Sieger. Ein geflügelter Wagen. Ehrlich? Obelix, wo bleibst du? Wir warten. Komme! Beeil dich. Methusalix leidet Höllenqualen. Ich bin zu jung, um zu sterben. Die Sibylle hat gesagt, dass aus mir ein großer Auriger wird. Ein Rennwagenfahrer? Die hat dir doch ein X für ein U vorgemacht. Hm. Ein X? Aber da ist doch gar kein X in meiner Hand, Asterix. Ah, da ist ja der Zahnbrecher. Obelix, ich bleibe bei Methusalix. Du kannst dich so lange mit Idefix umschauen. Na gut. Während Methusalix sich von einem Schmied den schmerzenden Zahn ziehen lässt, schlendert Obelix über den Jahrmarkt, der in der Tat einige erstaunliche Innovationen zu bieten hat. Hinkelstein aus ultraleichtem Bims vom Vesuv! Der traditionelle Hinkelstein ist passé! Kaufen Sie den neuen Bims-Hinkelstein! Dekorativ und federleicht! Gehört in jeden Haushalt! Vielen technischen Neuerungen kann Obelix nur ein Kopfschütteln abgewinnen. Allerdings gibt es auf dem Jahrmarkt noch andere Dinge. Neu- und Gebrauchtwagen. Kaufen Sie die beliebten Neu- und Gebrauchtwagen von Erlkönigs. Neuer Wagen gefällig, mein Herr? Eigentlich nicht. Aber angeblich steht das da in meiner Hand. Bitte? Nun, folgt einfach eurem Bauchgefühl. Wir haben für jeden den passenden Wagen. Währenddessen hat Methusalix seinen Besuch beim Schmied hinter sich gebracht und ist den schmerzenden Zahn losgeworden. Na siehst du, Methusalix, war doch gar nicht so schlimm. Bei Belenov, ich fühle mich wieder wie 20. Bevor wir heimgehen, reiß ich mir noch einen steilen Zahn auf. Ah, da kommt Obelix. Und Obelix hat eingekauft. Einen nagelneuen, superschnittigen Rennwagen. Obelix, was ist das für ein Wagen? Bin einfach einem Bauchgefühl gefolgt. Es gibt schließlich nicht nur Hinkelsteine im Leben. Bravo, Obelix. Ein junger Kerl wie du muss mal richtig durchstarten. Wie kannst du dir das leisten? Ich habe Ratenzahlung vereinbart. 10 mal 8 Hinkelsteine. Obelix, du weißt schon, dass das ein Rennwagen ist. Und genau das könnte sich in diesem Moment als goldrichtig erweisen. Lest die gallische Revue. Alle Einzelheiten über das große Transkaliga-Rennen. Die Sonderausgabe der gallischen Revue verrät alles über das große Rennen. Von Modicchia im Norden bis nach Neapolis im Süden soll es quer durch Italien verlaufen. Ein Land, das auf der Karte wie ein Stiefel aussieht, der bei den Römern Caliga heißt. Das alles lässt auch Häuptling Majestix aufhorchen, als Asterix und Obelix in ihr Dorf zurückkehren. Ein Wagenrennen bei den Römern? Warum nicht? Könnte lustig werden, die Römer einmal auf ihrem eigenen Terrain zu ärgern. Aber als Aurige braucht man Erfahrung, Obelix. Soweit ich weiß, bist du Hinkelsteinlieferant. Pah! Der traditionelle Hinkelstein hat zurzeit einen schweren Stand gegen den Bims. Und die Sibylle auf dem Markt hat mir gesagt... Prophezeiung darf man keinen Glauben schenken, Obelix. Warum kann ich kein Aurige werden? Wieso muss immer Asterix die Hauptrolle spielen? Obelix, mein Freund, du bist nun mal Hinkelsteinlieferant. Und wenn ich mich beruflich verändern will? Kein Grund, sich zu streiten. In der gallischen Revue steht, dass nur Zweierteams antreten. Zweierteams? Ist ja perfekt. Schlag ein, du wirst der Aurige, Obelix. Und du darfst mich ko-aurigieren, Asterix. Bleibt die Frage, woher wir die Pferde nehmen. Ich hätte da eine Idee. Die Römer der umliegenden Garnisonen borgen unseren Galliern... mehr oder weniger freiwillig ihre 4 besten Pferde. Und so macht sich das gallische Aurigenteam bereits am nächsten Tag auf den Weg nach Italien. Mit dem neuen Wagen von Obelix, einem Fläschchen Zaubertrank von Miraculix und einem Plan von der Route des Rennens im Gepäck. Wir fahren über Lugdunum nach Modicia in Italien. Dort geht es an den Start, Obelix. In Italien wird es lustig, nicht wahr, Asterix? Da gibt es jede Menge Römer. Oh ja, Doch in Italien gibt es nicht nur Römer. Es gibt auch Ligurer, Etrusker, Kalabrier und noch viele andere Völker, die auf die Römer nicht immer gut zu sprechen sind. Einige Tage später erreichen unsere Freunde Modizia. Der Moment des Starts rückt näher und die Spannung steigt. Uff, wir sind gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um uns einzuschreiben. Ihr geht's ja zu wie auf dem Jahrmarkt. Auch Senator Bifidus ist bereits vor Ort und antwortet geduldig den Schreibern, die von überall angereist sind, um über das Ereignis zu berichten. Dem Sieger dieses fantastischen Rennens von den Alpen zum Vesuv winkt eine hochwertige Trophäe. Einen Moment! Und wer finanziert das? Die Römer haben ein Recht auf Information. Ganz einfach. Wir haben einen Vertrag mit Lupus, dem großen Garum-Fabrikanten. Er stiftet die Trophäe. Dafür gestatten wir ihm, entlang der Rennstrecke seine Banderolen aufzuhängen und am Pförtchen mit Garum zu verteilen. Eigentlich eine unnötige Werbemaßnahme, denn im Römischen Reich ist ohnehin jeder ganz versessen auf Garum. Eine antike Würzsoße aus Fischinnereien. Da steht der britische Wagen. Auf dem man sich mit einer Tea Time für das Rennen vorbereitet. Ich sage Mad Max, dieses heiße Wasser ist köstlich. Ist es nicht? Oh, es ist auch, Max. Mit diesem Garum schmeckt es besonders exquisit. Dort ist der Wagen der Lusitana. Bei dem jedoch das eine oder andere technische Problem gelöst werden muss. Achse festgerostet! Gib mir mal das Garum! Zwei besondere Teilnehmerinnen sind die Prinzessinnen Etepetete und Rakete, die eigens aus dem fernen Reiche Kusch angereist sind. Oh, die müssen wir befragen. Unsere Leser haben das Recht auf Information. Und hier ist er, der Favorit aus Rom. Der größte antike Wagenlenker mit 1462 Siegen. Auch bekannt als der maskierte Aurige. Der große Caligarius mit seinem Gefährten Bleifuß. Caligarius, der geheimnisvolle Aurige mit der goldenen Maske, hat im Publikum viele Fans, auch weibliche. Er hat mich angelächelt. Oh, er ist noch schöner als auf den Mosaiken. Die feuern alle nur diesen Römer an. Ist doch normal. Außerdem hat er ein gewinnendes Lächeln. Das ist eine Maske, Obelix. Nach und nach haben sich alle Aurigen mit ihren Rennwagen am Start versammelt. Senator Lactus Bifidus macht sich bereit, das Startsignal zu geben. Der Sieger erhält den Transcaliga-Pokal, das Symbol für die Strahlkraft unserer herrlichen römischen Straßen oder seinen Gegenwert in Sesterze. Achtung, auf die Plätze! Asterix, ich glaube, von den kuscheligen Konkurrentinnen lächelt mich einer an. Es heißt kuschitische Konkurrentinnen. Und jetzt pass auf, Obelix, konzentrier dich! Auf meinen Gongschlag! Ich sage, dies ist schockierend, ist es nicht? In der Tat, es ist. Ohne auf den Gongschlag zu warten, rast Caligarius mit seinem goldenen, vierspännigen Rennwagen über die Startlinie. Seine Konkurrenten sind darüber wenig erfreut und entschließen sich ebenfalls, das Rennen ohne Gongschlag zu beginnen. Der Römer ist gestartet. Fahr los, Obelix. Na schön. Festhalten, Idefix. Ja. Es wird schwierig, den Römer einzuholen. Seine Pferde sind schneller. Alle überholen uns. Ja, keine Sorge, das wird ein langes Rennen. Es geht über mehrere Etappen. Also nicht aufregen, immer sportlich bleiben. Vorsicht, Obelix, Schlaglöcher! Jede Füchse ist weg! Obelix' Vollbremsung auf der Rennbahn sorgt für eine Massenkarambolage und trifft auf wenig Verständnis bei den Konkurrenten. Obwohl es doch um einen Notfall ging. Idefix! Da ist er! Vom Wagen geplumpst beim Teutate! Immer schön anschnallen, Idefix! Hey! Machst du dämischer Gallier dir gar nicht raus, Karambolagen zu verursachen beim Wotan? Kommst du, Obelix? Ja, ja, einen Moment! Oh. Prügel sind laut Regeln verboten. Schreib dir das hinter die Zöpfe. Kein Witz? Mm-mm. Asterix und Obelix schwingen sich wieder auf ihren Rennwagen. Sehr viele römische Meilen später scheinen sie ganz allein auf der Römerstraße zu sein, die sie direkt in eine sumpfige Lagune führt. Nach Parma, dem ersten Etappenziel, sieht es hier nicht gerade aus. Irgendwas stimmt da nicht, Obelix. Besser, wir fragen mal nach dem Weg. Wie gut, dass gerade ein Einheimischer über das Wasser gondelt. Parma, Signori, da habt ihr euch vergaloppiert. Ihr seid hier auf dem Gebiet der Veneter. Wir leben in der Laguna. Hier errichten wir unsere Stadt Venezia. Das Gelände ist ein bisschen sumpfig. Dafür ist die Aussicht bellissima und so ruhig. Aber eure Stadt versinkt doch. Sie, das Wasser der Laguna steigt. Das Klima ist nicht mehr das, was es mal war. Lass uns umkehren, Obelix. Bleibt doch, Signori. Wir veranstalten heute eine Fest auf dem großen Canale. Komisch, dieser Umweg. Ob die Römer bei der Ausschilderung geschummelt haben? Kann man mit Schildern schummeln? Wenn man etwas im Schilde führt, schon. Pah. Ich finde mich auch ohne Schilder zurecht. Spät am Abend erreichen Asterix und Obelix endlich das Ziel der ersten Etappe. Die Taberna Autogrill in Parma. Oh, die Gäste aus Gallien. Auf dieser Etappe sind viele ausgeschieden. Macht einen Punkt für euch. Einen Punkt? So sind die Regeln. Bei jeder Etappe 10 Punkte für Nummer 1, 9 Punkte für Nummer 2, 8 Punkte für Nummer 3 und einen Punkt ab dem 10. Platz. Caligarius, schon 10 Punkte. Wie erklärt ihr euch die absolute Überlegenheit? Wie habt ihr euch vorbereitet? Verratet uns euer Erfolgsgeheimnis. Die Römer haben das Recht auf Information. Stupidi. Die Schreiber interessieren sich nur für den römischen Fahrer und haben keine Ahnung, was in uns Etruskern steckt. Hier sitzen eure Konkurrenten, die schon eingetroffen sind. Bitte nehmt Platz. Die Atmosphäre unter den Rennfahrern ist angespannt. Nicht nur Asterix und Obelix haben die irreführende Ausschilderung bemerkt. Und das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit. Ich bin nicht naiv. Das Olivenöl ist nicht von selbst auf die Fahrbahn gekommen. Mein Zeus, willst du Sarmate damit etwa andeuten, dass ich das Olivenöl auf die Straße gegossen habe? Um uns eiskalt durchbrechen zu lassen. Aber immer kühlen Kopf bewahren beim Teutates. Nach dieser Etappe sind wir alle etwas gereizt und... Schaut, wer sich da aufplustert. Der gallische Zwerg. Das kann Asterix natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Nach einem Schluck vom Zaubertrank antwortet er mit einem handfesten Kommentar. Hast du das gesehen, Schlendrian? Na, freilich, sag es dann. Die Gallier schlucken eine Art Trank. Aurigen, vergesst nie, wir sind Konkurrenten, keine Feinde. Unser Ziel ist dasselbe, Cäsar und seinen Favoriten zu schlagen. Ja, richtig so, richtig so. Das hast du schön gesagt, Asterix. Aber ich dachte, Prügel wären laut Regeln verboten. Signori, hier unsere Delikatessen. Schinken, man genießt sie in hauchdünnen Scheiben. Die spinnen die Italiker. Schinken in Scheiben. Wieso nicht gleich zu Krümel geriebener Käse? Kurze Zeit und einige wenige Schinken später gehen Asterix und Obelix zu Bett. Ich habe Heimweh, Asterix. Man trifft hier kaum Römer. Kein Wunder, Obelix. In Italien leben eben nicht nur Römer. Wie in Gallien gibt es in Italien verschiedene Völker. Veneter, Etrusker, Kalabrer, Osker, Messapier, Apulier. Und Cäsar hat große Mühe, sie zu kontrollieren. Schlaf jetzt. Morgen starten wir beim ersten Hahnenschrei. Heute geht es nach Sena Julia in Etrurien, Obelix. Hoffentlich machen unsere Pferde nicht schlapp. Das ist nämlich eine lange Strecke. Schick, ist fast wie bei einer Pauschalreise. Blutige Hölle! Der römische Konkurrent liegt schon an der Spitze! Mad Max, lass uns fahren zum Sieg! Gute Graziöse! Die Zügel sind gerissen! Das rechte Rad ist gebrochen in Stücke! Oh, Junge! Das linke auch! Das ist sehr unerfreulich! Wirklich, es ist! Langsam sind das verdächtig viele Zwischenfälle, findest du nicht, Obelix? Oh, die kuschitischen Prinzessinnen überholen den Römer! Nein, er drängt sie ab! Er fährt keinen Kuschelkurs! Unterdessen ist Senator Lactus Bifidus nach Rom gereist, um Cäsar Bericht zu erstatten. Tag und Nacht bin ich gefahren, um dir Bericht zu erstatten, o Cäsar. Trotzdem stehe ich heute Morgen taufrisch vor dir. Sind unsere Straßen nicht wunderbar? Sprich, Bifidus. Wie läuft das Wettrennen? Ha, wie geschmiert, o Cäsar. Unser Favorit liegt an der Spitze. Oh. Die Völker aller Provinzen sind begeistert und skandieren seinen Namen. Perfekt. Wenn sie seinen Namen skandieren, skandieren sie den Namen Roms. Und wenn sie den Namen Roms skandieren, skandieren sie den Namen Cäsar. Das kann dir jeder versichern, o Cäsar. Ave Bifidus, geh, sieh und komme wieder. Cäsar wünscht, ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden. Die Rennfahrer haben inzwischen das schöne Florentina mit seiner modernen Architektur und den vielen Statuen durchquert. Eine Stadt, bei deren Anblick die Schönheit bei manchem sogar Schwindel und Herzrasen hervorrufen soll. Schwindel und Herzrasen befallen auch Obelix, allerdings beim Anblick einer Wildschweinbraterei am Wegesrand. Erst mit einigen Schweinen Verzögerung geht die Fahrt daher für Asterix und Obelix weiter. Na toll, jetzt haben die anderen einen riesen Vorsprung. Wir müssen den kürzesten Weg nach Sena Iulia finden. Nanu, die Leute da winken uns zu. Oh. Ah, seid ihr der gallische Wagen? Das sind wir. Ah, benvenuti. Der römische Favorit ist hier nicht besonders beliebt. Kommt, wir zeigen euch eine Abkürzung. Aber vorher müsst ihr unseren Vino probieren, per favore. Das ist mal was anderes als eure Cervisia. Nach einer kurzen Einweisung durch die Einheimischen kürzen unsere gallischen Freunde ihre Fahrt quer durch die sanft gewellten Hügel Etruriens ab. Oh, guck mal, Asterix! Der Turm da hinten steht schief! Du hast zu viel getrunken, Obelix! Die war echt nett, diese Etyl. Italien. An ihren Chianti und den Campuslo könnte ich mich gewöhnen. Kurze Zeit später treffen unsere Gallier wieder auf die Römerstraße und zusammen mit den anderen Aurigen erreichen sie Sena Iulia. Die vielen Rennwagen auf dem berühmten muschelförmigen Platz in der Stadtmitte beeindrucken die Einheimischen. Wahrscheinlich so sehr, dass es auf diesem Platz bis heute ein berühmtes Rennen gibt, das Palio di Siena, mit 20.000 Besuchern im Jahr. Abends in der Herberge ist die Stimmung gedrückt. Die Nerven der Aurigen liegen blank. Wieder 10 Punkte für Caligarius. Der führt das Rennen praktisch unangreifbar an. Wir könnten ihn mit ein paar Ohrfeigen schwächen. Du weißt doch, Prügel sind verboten. Ich will nach Hause, nach Hause. Diese schnurgeraden Straßen, das idyllische Klima, diese ganze Zivilisation, das halte ich nicht aus, Konkaf. Ich hab Heimweh. Reiß dich zusammen, Deichgraf. Alle schauen schon. Pass auf, sobald das Rennen vorbei ist, kommen wir wieder, um zu plündern und zu brandschatzen. Na, wie findest du das? Schon besser. Hey, Den Mann geben auf, Schlendrian. Passt schon, Sakristan. Zwei weniger, die uns im Weg sind. Und morgen haben wir noch mit den übrigen unsere Gaudi. Mir gefällt nicht, wie uns die beiden Markomannen anstarren. Entspann dich, Asterix. Du bist viel zu nervös, weil du nur Co-Aurige bist. Schau mich an. Ich zeige Haltung wie ein Sieger. Ich bin gelassen und... Zwei Wildschweine mit Knoblauch! Hier! Prego, dazu passt Teil für die gallische Amici. Ein Rezept aus dem Orient. Teig in feine Streifen geschnitten und in Sahne gewendet. So köstlich bekommt man nicht mal in Roma. Und zum Würzen dann ein Pförchen Garum. Was ist eigentlich dieses Garum, von dem alle sprechen? Wie? Das ist die berühmte Würzsoße. Habt ihr nicht die Werbemosaike am Straßenrand gesehen? Da Obelix gegenüber kulinarischen Dingen stets aufgeschlossen ist, probiert er einen Schluck Garum und bereut es noch im selben Moment. Falls ihr euch erleichtern müsst, durch das Atrium, dann im Vestibulum rechts. Während Obelix versucht, die unschöne Garum-Erfahrung zu vergessen und sich am Brunnen erfrischt, wird er Zeuge eines geheimen Treffens in der Dunkelheit. Ein gut gekleideter Römer überreicht Bleifuß, dem Co-Aurigen von Caligarius, einen Sack mit Geld. Hier, Bleifuß, die zweite Rate, wie versprochen. Der Senator zählt auf dich. Du sorgst dafür, dass Caligarius triumphiert. Den Rest bekommst du nach dem Sieg. Natürlich, nur wenn er gewinnt. Er wird gewinnen. Du denkst doch auch an meinen Bonus? Ausgemacht war das Gewicht des Favoriten in Garum. Mein Gewicht in Wildschwein wäre mir lieber. Mit dem ersten Hahnenschrei geht das Rennen am nächsten Morgen weiter. Alle Wagen verlassen Senna Julia zur nächsten Etappe. Nun ja, alle Wagen bis auf den der Lusitaner. Die müssen zunächst mal wieder ein paar technische Probleme lösen. Ich muss noch den Radabstand kontrollieren. Heute geht es durch Umbrien. Nach Tibur im Latium in der Nähe von Rom. Allerdings verläuft die Reise nicht ohne Zwischenfälle. Auf der Römerstraße werden plötzlich alle Rennfahrer von einer Patrouille angehalten. Alle bis auf Caligarius. Halt! Oh, echte Römer, wie in Gallien, Asterix. Hier kommt keiner durch. Die Alerta Maxima wurde verhängt. Wir müssen überprüfen, ob sich nicht umbrische Rebellen unter euch gemischt haben. Nachdem du deinen Favoriten durchgewinkt hast, hältst du uns zum Narren, Römer? Keine Widerrede! Wettrennen hin oder her, alle werden kontrolliert. Wir sind leider unkontrollierbar. Chef, das sind die mit dem komischen Trank, den die Markomannen gemeldet haben. Kommst du, Obelix? Sind Prügel auf einmal nicht mehr verboten? Wir helfen, den Weg frei zu machen, Genosse. Mit kollektiv vereinten Kräften zeigen die Rennfahrer der römischen Patrouille, was sie von der Straßensperre halten. Kurz darauf können Asterix, Obelix und ihre Konkurrenten die Fahrt unbehelligt fortsetzen. Der Römer hat von den Markomannen gesprochen. Hol sie ein, die schulden uns eine Erklärung. Oh. Obelix, sag Bescheid, bevor du bremst. Die Kuschitinnen haben eine Panne. Wo läufst du hin? Na, den Damen helfen. Als Favorit hat man Vorbildfunktion. Ganz gallischer Gentleman holt Obelix das abgesprungene Rad und montiert es in Windeseile wieder an den Rennwagen der Kuschitinnen. So, meine Damen, schon repariert. Oh. Ich glaube, die Kuschitin will sich mit einem Kuss bei dir bedanken, Obelix. Meinst du? Wir kennen uns doch kaum. Oh, das ist aber echt nicht nötig. Nun, wie es aussieht, gab es da wohl ein kleines Missverständnis. Die kuschitische Prinzessin wollte nicht Obelix küssen, sondern den süßen kleinen Idefix. Idefix ist begeistert. Obelix weniger. Idefix, Kuss! Auf einer der zahllosen Straßen, die dorthin führen, geht das Rennen Richtung Rom weiter. Begleitet von seltsamen Unfällen, durch die viele Aurigen aus dem Rennen geworfen werden. Aber vielleicht haben die Markomannen ein paar Antworten auf die Frage, warum es bei dem Rennen so merkwürdig zugeht. Asterix und Obelix haben jedenfalls vor, sie zu fragen. Da, die Markomannen! Die Gallier beim Photon schnell espressiert! Sie fliehen! Die schnappen wir uns! Wir fliehen nicht! Das ist ein Rennen! Vorsicht! Gnade, wir sind nur Sklaven von Senator Bifidus. Der sammelt so komische Marken wie uns. Er lässt uns die Drecksarbeit erledigen, weil wir Südgermanen in der Wagentechnik nicht ganz unbelegt sind. Es stimmt. Wir haben die Schilder vertauscht, Öl ausgegossen, Radachsen angesägt. Wir sollten dafür sorgen, dass der Römer gewinnt. Und dafür wollte Bifidus uns die Freiheit schenken. Aber es war Bleifuß, der die Idee hatte, auf jeder Etappe frische Pferde einzusetzen. Der zieht mit Bifidus an einem Strang. Ach, dafür waren also die Sesterze. Sesterze? Welche Sesterze? In der Herberge habe ich gesehen, wie Bleifuß von einem Römer Sesterze gekriegt hat. Und das sagst du erst jetzt? Ich dachte, sowas wäre im Sport ganz normal. Obelix! Frische Pferde auf jeder Etappe. So kann jeder gewinnen. Na warte, die können was erleben. Asterix und Obelix haben mit den römischen Favoriten ein Hühnchen zu rupfen. Eilig fahren sie weiter nach Rom. Doch Caligarius ist nicht in der Herberge, in der alle anderen Rennfahrer untergebracht sind. Vom Wirt erfährt er, dass der Star-Rennfahrer und sein Co-Aurige zu Gast sind in der Landvilla von Senator Lactus Bifidus. Liebe Freunde, dieses herrliche Rennen hat mich im Senat wieder zur Persona Grata gemacht. Dank eurer Hilfe kann ich weiterhin nach Gutdünken diese Sesterze des römischen Straßenwesens verwalten. Und dir damit einen angemessenen Lebensstil leisten. Die Orgie ist angerichtet, Lactus. Oh, wir kommen, Mozzarella, meine Liebe. Ach und, Lactus, hast du Gallia zur Orgie eingeladen? Die Gallier haben sich selbst eingeladen. Allerdings nicht zur Orgie, sondern zu einem kleinen Zwiegespräch mit dem Senator Caligarius und Bleifuß. Guten Abend! Na wartet, die fliegen gleich wieder raus! Obelix, der Senator! Er ist entwischt, über die Terrasse! Lactus, wo läufst du hin? Die Orgie wird kalt! Nicht schlimm, wir haben den Maskenmann. Na, du Favorit, man nimmt also frische Pferde auf jeder Etappe. Frische Pferde? Dieser Schurke ahnte ich's doch. Hä? Ich fand selbst, dass alles viel zu einfach lief. Doch wie sollte ich mir Klarheit verschaffen? Ich lenke nur, müsst ihr wissen. Alle wichtigen Entscheidungen trifft Bleifuß. Endlich lüftet der gefeierte Caligarius seine Maske. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Von Anfang an hat er alles organisiert. Diese Maske war seine Idee. Er hat mich zum allseits bejubelten römischen Favoriten aufgebaut. Und aus purer Schwäche bin ich ihm gefolgt. Doch nun ist er mit seinen Machenschaften zu weit gegangen. Meine Karriere als Wagenlenker lasse ich sausen. Unter meinem wahren Namen, Testosterone, kehre ich zurück in meine Heimat Sizilien, wo alle Menschen aufrichtig und ehrlich sind. Das kannst du mir nicht antun, Caligarius. Denk an deine Luxusvilla auf Capri. Ich pfeife auf die Villa. Meinetwegen kann die Hütte im Meer versinken. Sogar das abzubilden hat sie verkauft an Lupus für seine Garum-Werbung. Auch ich sage Famis. Gut. Ohne mich bist du ein Niemand. Das sollen wir unter sich ausmachen, Obelix. Wir überbringen den anderen die gute Nachricht. Auch der geflohene Lactus Bifidus überbringt eine Nachricht an Julius Caesar höchstpersönlich. Er informiert den Imperator über seine ungebetenen Gäste. Zwei Gallier, sagst du? Ja, o Cäsar. Wenn du mir ein paar Legionäre ausleihen könntest, um sie zu verhaften. So ein dicker Gallier mit roten Zöpfen und weißem Hündchen? Und ein kleiner Blonder mit geflügeltem Helm? Stimmt. Kennst du sie? Cäsar fühlt sich auf einmal sehr müde. Und bekomme ich nun die Legionäre? Diese Gallier verhaften? Damit ganz Italien erzählt, dass Cäsar Angst hat und beim Wettrennen mogelt. Nein, nein, oha, nein. Mogeln ist gar nicht fein. Erzähl keinen Quark, Bifidus. Ich weiß, was deine Markomannen klammheimlich treiben. Aber du, großer Cäsar, hast selbst darauf bestanden, dass ich... Deine Pläne sind gescheitert. Und du wagst es, Cäsar zu beschuldigen? Aber nie und nimmer, ich... Durch deine Schuld gewinnen jetzt Barbaren dieses Rennen, das allen Roms Überlegenheit vor Augen führen sollte. Ab in die Kyrenaika mit ihm. Oh, großer Cäsar, bitte! Cäsar muss nachdenken. Lass ihn allein. Während der große Cäsar denkt, feiern alle Fahrer, die noch im Rennen sind, in ihrer Herberge bei Tibur gut gelaunt das Ausscheiden des maskierten Favoriten. Auwegen! Das Rennen geht nach fairen Prinzipien weiter. Ab jetzt möge der Beste gewinnen. Gut gemacht, Gallier. Wir ahnten schon, dass dieser Caligarius nur ein Knecht des römischen Imperialismus ist. Beim ersten Hahnenschrei brausen die Konkurrenten am nächsten Morgen auf der Via Appia fröhlich weiter Richtung Kampanien. Als die Gallier einen angemessenen Vorsprung erzielt haben, geht es mit normaler Reisegeschwindigkeit weiter zum Golf von Neapolis. Es hat sich herumgesprochen, dass unsere Gallier den römischen Favoriten aus dem Rennen geworfen haben. Überall am Wegesrand jubeln die Menschen dem gallischen Wagen zu. Und auch den neuen Favoriten unter den Augen. Obelix! Obelix! Oh, er hat mich angelächelt! Für Obelix kommt dieser neue Ruhm überraschend. Und er ist ziemlich ablenkend. Obelix, schau nach vorn! Mist! Ich fürchte, hier ist das Rennen für uns zu Ende. Das Rad ist hin. Da kommt ein Wagen. Los, wir geben ihm Zeichen. Doch der Fahrer des heranrasenden Rennwagens hat nicht das geringste Interesse daran, Konkurrenten in Not zu helfen. Überhaupt kommt der rücksichtslose Fahrer Asterix und Obelix äußerst bekannt vor. Er trägt eine goldene Maske und sieht aus wie... Caligarius! Caligarius? Ich dachte, der hätte aufgegeben. Er fährt allein. Bestimmt will er seine Ehre retten. Zum Glück gibt es auch noch Römer, die hilfsbereit sind. Kann ich euch helfen? Wenn auch nicht ganz ohne Hintergedanken. Ihr seid die Gallier, nicht wahr? Ja. Sehr erfreut. Ich bin Croesus Lupus, der große Garumfabrikant. Willkommen auf meinem Landgut. Hier bei Neapolis stelle ich meinen Nektar her. Nektar? Ich dachte Garum. Ja, ihr gefällt mir. Ihr habt Potenzial. Lupus macht euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Kurze Zeit später sind Asterix und Obelix wieder im Rennen. Ihr Wagen ist repariert. Uns ein Rad anzubieten war ja nett. Nur seine Bedingung gefällt mir nicht. Wieso? Das Recht, mein Gesicht auf Mosaiken abzubilden? Was ist daran schlecht? Das ist modern. Ich mag nur klassische Mosaike. Weiter geht das Rennen zum berühmten Vulkan Vesuv, an dessen Hängen sich die Ziellinie befindet. Noch immer liegt Caligarius vorn, scheinbar uneinholbar für die anderen. Noch dazu scheint sich nun Gott Vulcanus in das Rennen einmischen zu wollen. Spürst du das, Obelix? Oh, mein Magen knurrt schon wieder. Doch es ist nicht der Magen von Obelix, der diesen Lärm verursacht, Es ist der Vesuv. Er bricht aus. Die Menschen fliehen vor den Lavaströmen, die sich die Hänge des Vesuvs herabwälzen, und auch vor der Asche und den riesigen Bimssteinbrocken, die der Vulkan spuckt. Einer dieser Brocken landet direkt vor dem Wagen von Asterix und Obelix. Aber natürlich lassen sich unsere Gallier von so ein bisschen Bimsstein nicht aufhalten. Langsam stinken mir diese ständigen Unterbrechungen. Ich habe nämlich ein Rennen zu gewinnen. Obelix schnappt sich den riesigen Bimssteinbrocken und schleudert ihn zurück zum Gipfel des Vulkans. Ein guter Wurf. Der Steinbrocken landet direkt im Krater des Vulkans und verschließt ihn wie ein Korken. Der Ausbruch ist abgewendet. Anzumerken ist, dass Obelix durch sein Eingreifen der Gegend rings um den Vesuv eine nicht unbeträchtliche Ruhepause beschert, die bis etwa 79 nach Christus anhält. Doch zurück zum Rennen. Caligarius hat den kurzen Ausbruch des Vesuvs unbeschadet überstanden. Er fährt auf die Zielgerade ein. Da ist die Ziellinie und ich liege vorn. Doch auf den allerletzten Metern wird dem Favoriten die Vernachlässigung der römischen Verkehrswege zum Verhängnis. Ein Schlagloch! In den Trümmern seines zerschmetterten Rennwagens muss Caligarius mit ansehen, wie der Wagen der Gallier an ihm vorüberzieht. Obelix, mein Freund, du gewinnst tatsächlich! Klar, das war doch so geplant! Die Gallier, sie haben gewonnen! Ja. Der geschlagene Caligarius schreitet auf die Gewinner zu. Oh! Schaut, Caligarius nimmt die Maske ab. Hey, das ist doch gar nicht Caligarius. Das ist Cäsar. Ja, Cäsar. Wer sonst soll Roms Ehre retten? Allerdings muss Cäsar zugeben, dass ihm dieses kleine Rennen gefallen hat. Es hat ihn an seine wilde Jugend erinnert. Cäsar ist ein guter Verlierer und schließt sich dem Jubel seines Volkes an. Im Namen Roms und Italiens überreiche ich dir den Transcaliga-Pokal, Gallier. Cäsar, lebe hoch! Ein Hoch auf Obelix! Es lebe Rom! Es lebe Italien! Ich hab's mir überlegt. Wagenrennen sind nicht so mein Ding. Einen Tag hier, den nächsten dort, nie hat man Ruhe. Die ständige Raserei hasst ich in untergeschlungene Mahlzeiten. Außerdem hätte ich nie ohne meinen Co-Aurigen gewonnen. Hier, Asterix, der Pokal ist für dich. Danke, Obelix. Das war ein schönes Rennen. Diesen Pokal haben wir alle verdient. Ich übergebe ihn unseren Freundinnen aus dem Lande Kusch. Doch auch die kuschitischen Prinzessinnen reichen den Pokal weiter an die Sarmaten. Kein Privateigentum. Wir reichen ihn weiter bei Max an die Griechen. Wir auch. Der Pokal gebührt den Hartnäckigsten unter uns, den Lusitanern beim Zeus. Wir nehmen den Gegen jetzt in Sesterze. Wir brauchen unbedingt eine neue Karre. Du Asterix, ich sehne mich nach Hause zurück. Hab große Lust, einen Hinkelstein zu meißeln. Na gut, aber ich fahre. Können wir dich unterwegs absetzen, Julius? Irgendwann kriege ich dich, Gallier. Nach einer Reise mit zahlreichen kulinarischen Etappen feiert man im Dorf der Gallier die Rückkehr des siegreichen Aurigen Obelix und seines Co-Aurigen Asterix. Und Obelix, wie hat es dir in Italien gefallen? So ein schönes Land. Aber leider gibt's da viel zu wenig Römer. machen.